lag das Wasser in der Morgenkühle. Und die Wirbel zogen auf seinem Spiegel Schlieren wie auf grünem Glas, doch schob sich schon die Sonne über die Zacken der Schneegebirge vor und blendend tauchten die Marmorklippen aus dem Dunste der Niederungen auf. Wir blickten auf sie zurück und ließen die Hände im Wasser streifen, das sich im Sonnenlicht ins Blaue wandte, als drängen Schatten aus seiner Tiefe.